überall wo man hinschaut. Liebe überall, jeder Blick und jeder Laut. Und ich weiß nicht, bin ich denn nun töricht? Weiß nicht, bin ich einfach nur schlau? Doch da ist was, wo ich fest daran glaube. Und ich seh's, wenn ich in deine Augen schau. Liebe überall, wie im Baum es flüsterte. Liebe überall, in dem Donner über See. Und ich weiß nicht, seh ich's nur im Traume. Weiß nicht, ob ich sicher gebaut. Doch da ist was, wo ich fest daran glaube. Es ist da, sagst du meinen Namen laut. Liebe überall, Liebe überall. Liebe überall, wenn die Sonne früh aufgeht. Liebe überall, wenn der Tag es endet spät. Und ich weiß nicht, bist du Illusion? Weiß nicht, ob es ist auch wahr. Doch da ist was, wo ich fest daran glaube. Steck die Hand aus, ja, und dann bist du da. Liebe überall, überall, wo man hinschaut. Liebe überall, jeder Blick und jeder Laut. Und ich weiß nicht, bin ich denn nun töricht? Weiß nicht, bin ich einfach nur schlau? Doch da ist was, wo ich fest daran glaube. Und ich sehe es, wenn ich in deine Augen schaue.